Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen Nerdkram-Podcast, mal wieder aus Berlin. Aus Berlin. Take it to the limit. Was? Ich bin zu Gast bei Lara, die ja schon ganz häufig hier bei mir zu Gast war, im Podcast zumindest. Und sag mal hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Und wir haben so einen kleinen Serienabend gestern gestartet, hatten erst vergeblich versucht, in Supergirl irgendwie einzusteigen. Das hat nicht so ganz erfolgreich geklappt. Nicht so ganz. Und haben dann aber gesehen, dass irgendwie vor ein paar Tagen da eine neue Serie veröffentlicht worden ist namens Glow, in der es über Frauenwrestling geht. Ein Sport beziehungsweise eine Form des Entertainments, die im weitesten Sinne ein bisschen untergeht. Worum geht's in der Serie, Lara? Es geht, wie du schon angeteasert hast, so ein bisschen um Frauenwrestling. Frauenwrestling. Die Hauptfigur, an der das Ganze so ein bisschen erzählt wird, namens Ruth, ist eine Schauspielerin, eine nicht so ganz erfolgreiche Schauspielerin. In den 80er Jahren übrigens spielt das. Ist eine Netflix-Eigenproduktion. Und sie versucht halt Rollen zu bekommen und möchte aber nicht unbedingt diese typischen Sekretärinnen, bla bla bla, Nebenrollen, sondern sie möchte halt eine Hauptrolle. Und dann kriegt sie so ein bisschen den Tipp, ja, da gibt's so einen Regisseur, der versucht da was Neues und so, und dann landet sie bei diesem Wrestling-Casting. Und eigentlich wird sie am Anfang gar nicht genommen, aber sie gibt halt einfach nicht auf, selbst nachdem sie eigentlich schon gefeuert wurde. Und dann bildet sich halt so ein kleines Team aus 8. Ich glaube, es waren sogar 14. Bis 14. Das war so, dann hinterher die Nummer, ja. Ja, also eine relativ große Gruppe an unterschiedlichsten Frauen, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen und ja, teilweise schon so ein bisschen type gecastet sind. Ne? Du hast halt eine Stunt-Double, das ist eine Black Woman of Color. Dann hast du so ein bisschen die Asiatin, die Kleine. Dann hast du aber auch so das Fangirl des Regisseurs, die so wahrscheinlich noch nicht mal volljährig ist. Dann hast du so eine etwas übergewichtige, ich würde mal sagen, kommt so eher aus dem südamerikanischen. Also ich glaube, sie sagt am Anfang, sie sei Türkin. Ja? Ja. Okay. Und dann hast du noch, also man hat noch viel mehr, es sind so einige, das Schöne ist zum Beispiel, dass es mehr als eine Black Woman of Color gibt, dass man nicht immer so einen Stereotyp hat, wobei die beiden dann an sich schon so wieder so ein bisschen die Stereotypen in der Community sind. Ne? Also aber die sind halt, was ich finde, unterschiedliche Stereotypen schon. Also man hatte viele Serien auch, wo man dann so zwei schwarze Frauen hat und die sind dann fast identisch und austauschbar. Das ist hier nicht, die sind sehr unterschiedlich. Ja, es ist immerhin schon mal, dass es mehr als eine gibt, das ist schon mal gut. Mehr als ein Stereotyp. Genau, die versuchen halt dann zusammen so eine Wrestling-Show auf die Bühne zu stellen, obwohl keine von denen überhaupt irgendwie eine Erfahrung damit hat. Und die Schauspielerin versucht natürlich irgendwie da so sich als Rolle zu verwirklichen, und der Regisseur ist halt auch eher so ein arrogantes Arschloch, der so viele B-Movie-Klassiker gemacht hat, aber halt auch nie wirklich den Durchbruch hatte und ist ein Säufer und nimmt die ganze Zeit Drogen. Das Ganze wird produziert von einem Rich White Kid aus Hollywood natürlich und so. Also viele 80er-Stereotype sind drin. Ja, also ich fand's, also wir hatten einen Trailer gesehen, ich glaube, bevor wir angefangen sind mit Supergirl. Und also mein erster Satz danach war, ich fänd's interessant. Und als dann so die ersten vier Folgen Supergirl zu Ende gewesen sind, dachte ich dann auch, ja, dann da vielleicht doch nicht mehr. Weil die Folgen waren dann immer so eine Dreiviertelstunde und Glow kommt da mit einer halben Stunde aus pro Folge. Das ist ganz angenehm. Ich mag kurze Serien. Wahrscheinlich gucke ich deswegen so gerne Zeichentrickserien, weil die sind nach 20 Minuten vorbei. Keine Ahnung. Ja, manche sogar 10 Minuten. Man kann die so schön snacken. So eine Dreiviertelstunde ist mir vielleicht manchmal, vielleicht reicht meine Aufmerksamkeit Spanne dafür nicht mehr, weiß ich nicht. Ja, ist auch, kommt natürlich auch immer sehr auf die Serie an, ne? Also Supergirl hat natürlich auch eine ganz andere Stimmung als jetzt Glow. Ja, und die hatten auch Dynamikprobleme, aber das ist eine andere Serie. Da reden wir ein anderes Mal. Oder auch nicht. Oder gar nicht. Also so als Endfazit, wir haben natürlich, während wir geguckt haben, schon drüber gesprochen. Ja. Ich mochte es sehr. Du sagtest ja zwischendurch mal irgendwann, es ist nicht deine Lieblingsserie. Es ist jetzt auch nicht irgendwie das mega Highlight. Also ich habe bessere Serien in den letzten Jahren gesehen als das. Definitiv. Aber ich glaube, das ist so der Grund, warum man Netflix hat. So kleine Serien, die man einmal mal so zwischendurch an einem Nachmittag weggucken kann. Weil das sind 10 Folgen, eine halbe Stunde. Sprich, man ist da innerhalb von, weiß ich nicht, 4-5 Stunden, glaube ich, irgendwie ist man damit durch. Ein langer Nachmittag und man hat das Ding geguckt. Und also für das, was die Serie erzählen wollte, Frauen, die sich auch untereinander behaupten müssen, dann auch in einem Sport oder, ja, ob das jetzt ein Sport ist oder nichts, ist eine andere Diskussion, aber auch dann in einer Disziplin, die eigentlich Männern vorbehalten ist und damals auch schon weitestgehend Männern vorbehalten war, heute vielleicht weniger, also ist vielleicht ein bisschen weiter gefasst, kann ich nicht beurteilen, das hat die Serie gut erzählen können, fand ich. Und ich mochte die Figuren. Es gab ein paar Figuren, die sollte man nicht mögen. So wurden sie auch dargestellt. Manchmal ist das ein bisschen übertrieben worden, sicherlich. Du wirst wahrscheinlich gleich auch genau sagen, was, weil ich weiß, dass du genau diese Kritik haben wirst. Vermutlich. Aber also alles in allem fand ich es echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es sehr genossen. Also das war wirklich... Wobei es, und das hast du, glaube ich, relativ deutlich angemerkt, so ein Balanceproblem gibt, glaube ich. Ja, genau. Das ist eigentlich das größte Problem, was ich mit der Serie habe, ist, dass sie man merkt, dass die von den Machern der Orange is the New Black Serie ist, die ja auch immer zwischen Drama und Comedy so stark schwankt, wobei Orange is the New Black ja eigentlich als Drama gestartet ist mit Comedy-Elementen und dann eher mehr Comedy wurde, jetzt auch mit der neuesten Staffel, die auch erst vor kurzem rausgekommen ist, auch sehr soapy und so wurde. Und hier ist es halt so, du fängst als, also das Ganze wird so präsentiert wie eine Comedy-Serie, nicht mit Sitcom, sondern halt so eine Unterhaltungsserie. Und dann kommt nach 3/4 einer Folge plötzlich ein Hammer, krasser Umschwung und so eine Truth-Bomb wird runtergelassen und dann ist es super traurig oder total ernst und bist du halt null vorbereitet. Ja. Das ist mal clever als Move, aber das ist so fast jede zweite Folge mindestens. Und es zieht einem halt sofort den Boden unter den Füßen weg. Das ist halt nicht, es ist halt, man könnte der Serie, wenn es wenigstens platt wäre, könnte man der Serie wenigstens vorwerfen, okay, du wolltest nicht übertreiben. Aber die Sachen sind auch dann gut gezeigt. Also das Drama ist echt. Ja. Und es kommt einfach, also man hatte vorher noch einen riesigen Lacher und dann aber sofort die nächste Szene ist dann wirklich irgendwie Herz zerreißen. Man sitzt da wirklich und... Ja. Und das ist halt so ein bisschen... Das ist okay, aber das ist nicht die Erwartung, die man hat, wenn man da rangeht. Also wenn jetzt... So wie... Ich bin halt da rangegangen, oh, das ist eine schöne, leichte Unterhaltungsserie. So wie Kimmy Schmidt auch. Das ist ja auch eine super leichte Unterhaltung. Da sind auch immer mal so ein paar ernsthafte Momente drin, aber es bleibt auf so einer ganz fluffig, weichen Zuckerwatte-Ebene. Und das ist hier halt nicht so. Ja. Ne? Und die Themen, die da angesprochen werden, sind super wichtig und super krass. Also da geht's um Schwangerschaft, Abtreibung, es geht um Familienprobleme, es geht um wenn Betrug in der Ehe mit zwischen Freundin und Freund, wie kann man da Beziehungen wieder irgendwie kitten? Alleinerziehende Mutter, die eigentlich eben auch diesen einen Weg gewählt hat, der in den 80ern vielleicht auch nicht so typisch war, dass man sagt, okay, ich will aber Hausfrau und Mutter sein. Ich habe mich dazu bewusst entschieden. Was auch völlig in Ordnung ist. Ja, ne? Wenn man sich das für sich selber entscheiden hat, dann ist es auch super. Und das wird ihr jetzt weggenommen. Ja. Ist genauso scheiße wie andersrum. Wenn ich sage, ich möchte es nicht sein und kriege die Chance aber nicht und bin gezwungen, jetzt zu Hause zu hocken. Genau. Also das sind alles wichtige Themen. Da sind noch 2, 3 andere drin, die auch echt teilweise ziemlich hart gleich am Anfang. Ich weiß nicht, wie viel wir da jetzt... Ich möchte da vielleicht nicht zu viel vorwegnehmen. Ne? Also sollt im besten Fall die Serie schon noch selber gucken. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, wird der... Also ich versuche das nächste Woche rauszuhauen. Dann ist die Serie eine Woche raus, die Spoiler mal besser nicht. Nee, genau. Und das war so ein bisschen, das kommt dann so unerwartet, mhm, und das ist, fand ich dann so ein bisschen krass. Und diese Schwankungen hat es halt immer beibehalten. Das ist einerseits natürlich gut, wenn man dann sagt, okay, das ist der Stil der Serie. Andererseits wusste ich dann jetzt auch nie so recht, wie ich jetzt mit dieser Serie umgehe, weil dann die leichteren, lockeren, lustigeren Parts dann auch nicht mehr so richtig rübergekommen, mhm, sind. Die Figuren an sich haben so funktioniert, wie sie drin waren, absolut. Ich fand es schade, dass dadurch, dass es so ein großes Ensemble ist, dass manche dann so überhaupt keine Backstory bekommen haben. Ich weiß, es hat Orange is the Black haben bei vielen anderen Nebencharakteren das auch erst ab der zweiten, dritten Staffel, dass man so die Hintergrundgeschichte erfahren hat. Aber hier war es halt echt so, dass wieder die Hauptfigur so ein bisschen zu viel Screentime hatte und manchmal auch so, wo ich mir denke, jetzt haben wir doch ihren Antrieb und ihre Probleme und ihren Struggle haben wir doch jetzt verstanden. Ja, und sie ist ja doch, wir sehen ihren Weg, wie sie daran wächst. Diese Szene muss jetzt nicht sein. Es hat viele Szenen gegeben, also sie nimmt sich dann so die Persona einer russischen, was regnet im Hintergrund, wenn ihr das Klappern am Fenster hört, ja, tut uns leid. Sie hat dann irgendwann so die Persona einer russischen Soldatin oder Kämpferin irgendwie angenommen und hat das dann versucht, auf irgendeiner Party dann zu festigen. Und das war auch eine Szene, wo ich dachte, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Also, weil sie da auch ohne größere Erkenntnisse rausgeht, meiner Empfinden nach. Ja. Und diese ganze Sequenz auch und dann auch die Figuren, die damit eingeführt werden in einer Folge oder zwei. Wenn man mehr Zeit gehabt hätte, ich weiß nicht, wie das da bei Netflix funktioniert, ob die dann gesagt kriegen, okay, ihr habt so und so viel Zeit für eure Serie, wie das da formatiert wird, kann ich nicht sagen. Wenn man jetzt 13 Folgen gehabt hätte oder wie bei anderen TV-Serien 26, also ein Halbjahresding, dann hätte man auch ein paar mehr Nebencharaktere einbauen oder das Ensemble auch so, wie es ist, benutzen können. Es ist gerade wirklich laut mit dem Klappern. Ich hoffe, dass ihr das nicht hört. Ich glaube nicht, dass es so laut auf der Aufnahme ist, aber es wird auch schon weniger. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war, dafür, dass man eben nur 10 Folgen hatte, aber 14 Charaktere, dann eben mit dieser dichten Erzählung zwischen Debbie und Ruth, das sind, glaube ich, die beiden, die da die zentrale Erzählung dann eben ausmachen, da hatte man für weitere 12 Frauenfiguren einfach keine Zeit, plus den Produzenten, plus den Regisseur, plus Nebenfiguren und noch deren eigenen Story-Arcs. Also ich habe so das Gefühl, da sind also Story-Arcs erzählt worden von, ich habe die Namen alle nicht gemerkt, das ist ganz furchtbar. Das ist zum Beispiel genau das Problem. Genau. Du hast so einen riesen Cast, ja, dass du dir dann natürlich nur die merkst, die auch immer wieder mit ihrem Namen, genau, angesprochen werden. Ne? Du hast dann zum Beispiel diese eine, wo ich sage, du hast eine dabei, die ist ein bisschen übergewichtig, hat ihren Wrestlernamen Machu Picchu. Ja. Den konnte ich mir merken, weil der ein, zweimal natürlich bei den Matches irgendwie gebracht wird. Genau, den wusste ich jetzt gerade nicht mehr. Aber ich weiß nicht ihren rechten Namen. Also den Machu Picchu-Namen wusstest du, genau. Ja, genau. Ja. Und genauso geht es mir halt dann auch mit den anderen. Also man kennt dann so die Aliases, also die Künstlernamen, aber gut, eine Cheryl the Wolf Woman. Sheila, genau. Die wurde halt auch wirklich immer so genannt, aber es gibt halt da auch schon wieder so eine Art Gewichtung, was ich ein bisschen schade fand. Also weil ich finde zum Beispiel, dass die Stuntfrau, die hatte auch eigentlich eine größere Nebenrolle und ich weiß trotzdem ihren Namen. Ja, das ist ärgerlich. Und da denke ich mir dann, also da fehlt mir so ein bisschen Gewichtung. Es ist normal wahrscheinlich, dass Netflix für so eine eher Comedy-Serie nur 10 Folgen macht. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, wenn man es noch länger gemacht hätte, wenn es 13 gewesen wären, da hat Netflix häufig das Problem, dass es so kurz vorm Finale so runtergeht. Klar hätte man die Zeit eben nehmen können, aber das hätte man auch in den 10 Folgen unterbringen können, um die Gewichtung vielleicht ein bisschen anders machen. Ich hatte das Gefühl, dass man also einiges hätte strecken können, wenn man 2, 3 Sachen rausgenommen hätte. Genau. So, das ist, glaube ich, das, was gegangen wäre. Oder alternativ Sachen rausnehmen und trotzdem 2, 3 Folgen mehr erzählen. Einfach um anderen Figuren, Fortune Cookie, der einfach mal eine Persönlichkeit zu geben, dem, das will ich nichts Falsches sagen, indisch oder pakistanischen Mädchen, weil sie sagt ihr am Anfang, welche Nationalität sie hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, sie spielt die Rolle als ihre Wrestling-Persona ist die Arab Terrorist. Genau. Also könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. Ja, genau. Also ich meine, die sind auch total übertrieben. Ja. Das ist ja auch in Ordnung, so soll das auch so sein. Das ist absichtlich überspitzt und das sind rassistische Stereotypen, die damals in der Popkultur noch stärker, also heute könntest du das nicht mehr machen. Ja. Also da wird deine Wrestling-Show gekippt werden. Ja. Auch vollkommen zu Recht. Und es gab auch in der Darstellung der Serie, hat die Serie irgendwann gesagt, das ist das Maximum, über das gehen wir nicht drüber. Es gab so eine Szene, wo du fast gestorben wärst, irgendwie, wo dann die beiden Mädels auf, wir sagen es mal nicht. Nee. Es ist ein Schockmoment. Aber da sagt selbst die Serie, so weit gehen wir hier nicht. Ja. Das war auch gut. Also die Serie nimmt zu dem Rassismus, der in der Popkultur auch in dem Bereich stattfindet, deutlich Stellung. Und man merkt am Ende auch, so viel möchte ich sagen, dass auch die Figuren damit nicht okay sind. Ja. Und das ist wichtig. Und du sagtest irgendwann am Anfang, weil ich auch so ein bisschen daran gezweifelt hatte, sagst du, ja, die zeigen das, aber gehen hinterher oder lassen die Figuren hinterher drauf eingehen. Ja. Und das ist die Stärke dieser Erzählung. Ja, das finde ich auch. Und ich meine, es ist natürlich schon so ein bisschen, es spielt stark mit dieser 80er-Jahre-Nostalgie, aber mit einer 80er-Jahre-Nostalgie, die bei uns in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so krass war. Also dieses Wrestling hatte ich als Kind schon auch ein bisschen, aber ich glaube, diese ganze Wrestling-Kultur ist für uns schon ein Stück weit weg. Ich weiß es nicht, ich habe selber nie konsumiert, aber mein kompletter Freundeskreis als Kind hat nachts auf Tele5 Wrestling geguckt. Das waren ja die amerikanischen Matches. Ja, ja. Die sind hier genauso übertragen worden, damals bei Tele5 eben, als es das noch gab. Und das ist, also hier in Deutschland zumindest, das Wrestling der Männer ist hier in Deutschland beinahe genauso religiös verfolgt worden wie in den Staaten. Okay. Und die sind ja auch oft dann mit den Matches hier nach Deutschland gekommen und sind Übertragung. Also das hat schon international auch Tradition, dass die Touren und alles. Ob das jetzt so stark in der aktuellen Kultur verwurzelt, das weiß ich nicht, aber in den 90ern war es in meinem Freundeskreis zumindest. Ja, okay. Und die 90er waren die 80er in den USA. Ja, quasi, kann man so bei sagen. Uns hat's ja immer, also damals hat es auch 10 Jahre gedauert, bis irgendwas bei uns ankam, weil es gab ja kein Internet und so weiter. Wobei durch die Fernsehübertragungen, die aktuellen, also so, also auch so Leute wie Hulk Hogan, die waren ja nicht erst dadurch bekannt, dass sie Schauspieler geworden sind, sondern die waren vorher schon auch in Deutschland als Wrestling bekannt. Ja, und es gab ja auch dann Videospiele für den Super Nintendo und so, das stimmt auf jeden Fall. Das Ding, was ich sehr cool finde, ist, dass sie in der Serie zeigen, wie hart die Frauen arbeiten, um dorthin zu kommen, wo sie dann auch Ende sind. Mhm. Also es ist, du hast die eine oder andere so Montageszene, aber die ist lang genug, dass man halt schon merkt, okay, die wollen trotzdem zeigen und man sieht die immer wieder trainieren und üben und dass das halt harte Arbeit ist und dass das körperlich anstrengend ist und auch, dass man die Fragen immer dieses, das finde ich so super, immer wenn irgendwas gewesen ist oder vorher fragen sie so, bist du bereit? Ja, das geht's dir gut? Ja, also die man sieht halt, dass das nicht nur irgendwie gemacht wird, sondern dass das ganz dieses ganze Wrestling mit dem ganzen Drumrum und dem Entertainment ist nur möglich, weil die miteinander so funktionieren und diese Vertrautheit. Und das wird natürlich dann auf dem abstrakten Level zwischen den Frauenfiguren auch so, die bauen so eine Art Sisterhood auf. Das sieht man dann auch im letzten Drittel, wenn es dann kurz vor der finalen Sache, dann gibt's natürlich wieder so ein paar Tiefschläge, sag ich mal, die dann wieder drohen, dass das Ganze doch nicht funktioniert. Wie die dann zusammenhalten und wer da auch mit wem zusammenhält, finde ich echt gut. Also ich sag mal so, ich brauche jetzt zum Beispiel keine zweite Staffel dafür unbedingt. Mhm. Wenn sie eine machen, ist Potenzial da, aber ich bin auch völlig okay damit, wenn das jetzt so bleibt. Und ich meine, heute, ihr habt es gerade gehört, es ist ein regnerischer Tag, es ist am Wochenende, man kann nicht so viel draußen machen oder sonst irgendwo hingehen, dann ist das definitiv eine Serie, die man so einfach mal schön angucken kann, ohne dass man eben viel mitbringen muss vorher und ohne dass man danach jetzt irgendwie, sag ich mal, also man denkt jetzt nicht noch tagelang drüber nach oder so, aber es ist halt mehr als nur eine stumpfe Pipi-Kaka-Unterhaltung. Und ich fand also auch gerade dieser Rassismus war echt am Anfang ein Problem für mich. Also dass dann auf der einen Seite hat man den Vorteil, das ist ein sehr diverser Cast, was sehr schön ist. Ich glaube, wo von Story-Seiten auch drauf geachtet worden ist, weil das brauchst du im Wrestling halt, viele verschiedene, klar, sofort erkennbare Stereotypen. Mhm. Das ist wichtig und das ist heute nicht anders als damals. Heute wird es mit einem Gimmick gelöst, damals vielleicht schon mit der Ethnizität. Mhm. Schwieriges Wort. Also heute wird es wahrscheinlich eher über das Gimmick gelöst. Aber selbst das wird eben vernünftig angesprochen. Auch Sam, der Regisseur, der ein überbordendes Arschloch ist. Also der macht alles falsch in der Kommunikation mit den Mädels. Der hat eine derartig unflätige und asoziale Ausdrucksweise. Das ist unfassbar. aber das ist einfach dieser Typ. Und ich glaube, du kannst keine Kritik an einer Art von Männern äußern, wenn du diese Männer nicht wenigstens einmal zeigst. Und ich habe schon auch den Eindruck, ein paar der Frauenfiguren, die dann auch sehr nah mit ihm zu tun haben, haben dann oder müssen sich auch gegen ihn beweisen. Mhm. Die Britin? Nicht die Britin, die andere Schwarze. Die Stunt-Double oder das die andere? Die hinterher den Job gekriegt, das war das Stunt-Double. Das war das Stunt-Double. Deren Mann ja hinterher der Referee geworden ist. Genau. Genau. Die hatten halt vorher schon miteinander zu tun. Die kannten sich halt von vorher. Die wusste, wie sie ihn anpacken musste und wie sie ihn im Zweifelsfall auch so ein bisschen um den Finger wickeln konnte. Ja, das sie fand... Die musste sich aber oft gegen ihn behaupten. Dann die Britin, die so ein bisschen seine Gespielin geworden ist, wo er ihr vorgeworfen hat, du willst so mit einem Regisseur schlafen, weil du dadurch Vorteile haben möchtest. Und sie dann sagte, nee, ich mag dich ehrlich. Und er das aber gar nicht begriffen hat, weil er dazu einfach nicht in der Lage ist. Das ist eine echte Figur. Hm. Der Typ ist einfach derartig durch, dass er bestimmte Dinge einfach auch nicht mehr mitkriegt, weil er in diesem System ist, ich bin Regisseur, ich schlafe halt mit meinen Darstellerinnen. Und solche Figuren gab es. Und das ist in der Sekunde, wo sie sagt, nein, ich habe das ehrlich gemeint. Und er sagt, ja, ich weiß aber gar nicht, wie ich damit umgehen kann, ist er der Verlierer. Ja. Und das ist wichtig. Und das ist eine Kritik an der Figur. Das war auch eine super Szene, ja. Weil ohne da jetzt zu viel zu bewechseln, natürlich funktioniert das mit den beiden auf Dauer nicht. Nee. Aber wie die das am Ende dann auch lösen, das war gut. Ja. Eine andere Situation mit dem Regisseur und den Frauen fand ich nicht so gut gelöst. Das war nämlich mit einer der Jüngeren. Auch da möchte ich nicht verraten, was genau passiert. Erstens fand ich die Verbindung, die beiden haben, das war mir so halshammermäßig noch irgendwie ein Drama-Ding draus zu machen. Ganz kurz vor Ende sogar noch dann. Ne? Ganz kurz vor Ende musste da nochmal ein Hammer rein. Hätte ich nicht gebraucht und hätte die Figur auch nicht gebraucht, die Frauenfigur. Die hatte eh schon was anderes und da hätte man auch andere, sag mal, Twists nehmen können oder was. Justine war das, ne? Justine, genau. Das fand ich nicht auch am Ende nicht gut aufgelöst, weil da, muss ich sagen, wurde mir dieser arrogante Sack zu menschlich. Und das ist in einem anderen Punkt nochmal so. Es gab zwei Szenen mit Ruth, wo er dann plötzlich so väterlich wurde. Also aus dem Nichts, also wo plötzlich klar wurde, Moment, wo kommt dieser Gefühlsausbruch seinerseits her, dass er sich so emotional öffnet ihr gegenüber. Vorher ist er dieser alte, verbitterte Arsch und eine Sekunde später öffnet er sich ihr und erklärt ihr was und gibt ihr Lebenshinweis und ist dann so der Mentor für sie praktisch schon. Und das passiert 2-3 Mal in der Serie. Und das kommt jedes Mal ohne Motivation. Ja. Das ist das, also da, wo diese Figur in sich einfach nicht konsequent ist. Genau, das stimmt. Andere Figuren sind dann doch eher konsequenter in ihrer Handlung. Das ist okay. Oder haben dann so eine Entwicklung in ihrem Charakter wie die zweite weiße Hauptfigur. Also das ist halt auch schon so ein bisschen, du hast einen diversen Cast, aber im Fokus stehen halt doch wieder 2 weiße Frauen. Und das sind vor allem 2 Schauspielerinnen, die halt TV-Erfahrung haben oder beziehungsweise hat sie, Ruth hat, glaube ich, mal irgendwann in einem Steven Spielberg-Film zumindest irgendwo angespielt. Das ist, heißt, glaube ich, Steinberg oder keine Ahnung, wie die ihn dann nennen. Alison Brie heißt die Hauptstelle. Hauptstelle heißt Alison Brie, aber der Regisseur, der von Sam angesprochen wird, soll irgendwie dann Steven Spielberg sein, dass sie mal in den 70ern in einem Spielberg-Film gewesen ist, genau. Aber seitdem nichts mehr gerissen hat. Und die andere war halt eine Soap-Darstellerin. Das heißt, ich muss mal eben gucken, neben der Stuntfrau sind das die einzigen beiden, die überhaupt irgendwo professionelle Erfahrung haben. Genau. Und die dann in den Mittelpunkt zu stellen und also es ist so dieses Flashdance-Ding, ne? Und dann ne, dieses Coming of Age oder dieses Upcoming, keine Ahnung, wie das nennen soll. So dieses Emporkömmlings. Gut, man hätte natürlich auch, ich habe jetzt nachgeguckt, die Figur, die Stuntfrau heißt Cheryl. Cheryl hätte, die ja auch als Stuntfrau schon viele Filme mitgemacht hat und die eigentlich auch immer, ne, also das ist auch ein Konflikt, der am Anfang so ein bisschen angesprochen wird, weil sie da nicht so wirklich gecastet wird. Sie soll dann nämlich das Training übernehmen der Frauen, aber selber nicht drin vorkommen. Das findet sie scheiße und spricht es dann auch an und setzt sich dann auch durch. Aber sie hätte man zum Beispiel auch irgendwie in den Main Event reinnehmen können. Ja. So, ich meine, wenn wir uns mal vor Augen halten, Rocky, die Filme, ne, mit dem, hätte man auch so ähnlich machen können. Ja. Gut, ist okay. Sie kriegt dann am Ende nochmal ein eigenes Ding. Das finde ich auch okay und ist auch in Ordnung. Und da wird sich bestimmt dann auch, wenn es eine 2. Staffel dran geht, gleich am Anfang so ein Konflikt entzünden. Ja, also ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, hast du in letzter Zeit coole Serien geguckt, was kannst du denn empfehlen, würde ich jetzt nicht sofort an Glow denken. Weil ich glaube, das ist auch keine Serie, die bei jedem funktioniert, sondern man muss da schon so ein paar, man muss da offen sein und man muss auch so ein bisschen diese... Es gibt so ein paar Momente, die man aushalten muss. Ja, tatsächlich, genau, ja. Genau. Und wenn aber jemand sagt, hey, ich brauche möchte mal was anderes sehen, dann würde ich sagen, Glow angucken. Also ich glaube, alles, was ich über Orange is the New Black gesehen habe und gehört habe, ich glaube, die Serie wäre nichts für mich. Ich müsste es mal auch mal eine Folge oder zwei gucken. Aber so interessiert mich tatsächlich nicht. Eben auch, weil so dieses Thema Frauengefängnis und hat mich nie groß interessiert. Keine Ahnung, warum. Vielleicht tue ich der Serie Unrecht. Vielleicht ist es einfach auch zu viel, dass ich jetzt mal einsteigen möchte. Keine Ahnung. Aber Glow, schon alleine durch die Musik, 80er-Jahre-Musik, und die greifen echt tief in die Mottenkiste. Es geht bis zu den Scorpions. Ganz ja. Schlimm. Boah. Und also das ist ganz toll, dass die Mode passt. Das ist wenig anachronistisch. Ich habe die Sprache jetzt auch nicht irgendwie als unpassend empfunden. Manche oftmals so, dass man so ein Period Piece im Fernsehen sieht und dann sprechen die aber wie heute. Das habe ich irgendwie auch nicht feststellen können. Also allein für den Look and Feel der Serie war es halt gut, so auch so diese Anspielung auf die Popkultur aus der Zeit fand ich großartig. Nehme ich mir auch nicht vorweg. Ich bin nicht so der Seriengucker und habe nicht so die breite Erfahrung. Deswegen wird mich wahrscheinlich auch niemand fragen, was kannst du empfehlen? Aber ich habe die Serie genossen. Also ich würde es auf jeden Fall mit Einschränkungen, die haben wir gerade genannt, auf jeden Fall weiterempfehlen. Also wenn jemand fragen würde, lohnt sich das, würde ich sagen, ja. Also jetzt direkt sagen, ich bin der große Serienexperte, bin ich ja noch nicht. Nee, aber ich meine, wenn es dir gefallen hat, dann ist das ja auf jeden Fall was, woran du das messen kannst. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Okay. Wir haben beide festgestellt, dass alle DarstellerInnen in dieser Serie irgendwie einem total bekannt vorkommen, ja, weil sie irgendwie auch bekannten SchauspielerInnen, die man so aus der Zeit kennt, ähneln. Das Sam ist so Burt Reynolds so ein bisschen. Ne? Ja. Und beim Trailer hatten wir erst davor gesessen und dachten, ne, ist das Robert De Niro? Genau, ja, oder ist das Zac Efron? Ja, irgendwie so. Ist das, aber du hast dann auch wieder so ein bisschen, auch bei den Frauen, denkt man, die kenne ich doch irgendwo her, die also sehen aus wie... Ja, die Britin sah aus wie Leah Thompson eben. Genau. Zurück in die Zukunft und Howard the Duck und Ruth, gespielt Alison Brie, sagtest du. Hat so ein bisschen was von der frühen Meg Ryan, hatten wir dann auch so gesagt. Genau, so genau. Eher so das Cutie-Ding. Genau. Und es gibt in einer, ich glaube, das kann ich spoilern, einen Gastauftritt von Elizabeth Perkins, die auch so eine typische 80er, 90er Darstellerin ist und so einen ganz kurzen Cameo. Also man versucht, also du sagtest auch, Make-up und Kostüm wäre super gewesen. Und die haben da einfach einen guten Job gemacht. Das Ganze auch eben nicht so... Es ist halt nicht nur so fancy, weil das ist eben nicht fancy. Erst in der letzten Folge wird es eben fancy und schön und shiny, weil sie da nämlich auch diese Fernsehsendung erst aufzeichnen. Aber vorher ist das halt dreckig und schmutzig, weil die halt am Arbeiten sind. Und genau. Wo man auch merkt, die müssen halt was dafür tun, dass es am Ende hübsch aussieht. Auch. Genau. Ja. Du hattest noch irgendwie den Vergleich zu Glee so ein bisschen gezogen. Genau, da wollte ich noch drauf eingehen. Das ist sehr gut mit Glee zu vergleichen, mit dem Unterschied, dass du bei Glee natürlich so diese... Also auch Stereotypen hast. Du hast so das, du hast so Homosexualität da sehr gut drin, wie ich finde. Also mit vielen Figuren, die sich dann, die entweder von vornherein klar homosexuell sind oder später sich dann outen. Du hast so auch diese weißen Cheerleader, die dann nach und nach in dieses Ding reinkommen. Also so von der Darstellung ist es ähnlich wie Glee, mit dem Unterschied, dass Glee einfach in jeder Folge von, ich glaube, die brauchen auch zwei Staffeln. Ich habe die ersten beiden nur gesehen. Die brauchen zwei Staffeln, bis sie wirklich signifikant, also einen signifikant großen Wettbewerb erreichen, dass es wirklich was bedeutet. In jeder Folge angekündigt wird, dann und dann ist dieser Wettbewerb und wir müssen jetzt mal was singen. Und da wird das Singen wird immer so ein bisschen als Belohnung benutzt dafür, dass du gerade durch diesen ganzen Soap-Kram durchgekommen bist. Und das ist das Problem an Glee. Das ist hier insofern anders, weil gar nicht so sehr diese Aufzeichnung am Ende als Köder fürs Publikum oder auch für die Figuren dasteht, sondern das ist natürlich das langfristige Ziel. Aber es wird nicht in jeder Folge gesagt, wir haben noch 3 Wochen, wir haben noch 2 Wochen, wir haben noch 5 Tage, wir müssen noch das und das machen, sondern die arbeiten sich wirklich Stück für Stück nach vorne, werden besser, kriegen Inspiration. Die Machu Picchu holt sich da ihre Geschwister dazu. Also ihr Vater ist professioneller Wrestler gewesen, einer ihrer Brüder, glaube ich, auch. Mhm. Und lassen sich dann eben von denen trainieren. Und das ist eine Sache, das passiert einfach so peu à peu, weil die selber plötzlich auch feststellen, also eine Figur stellt dann begreift dann irgendwann, was Wrestling ist und dass sie das, was sie mitbringt, sie dann auch weiterbringt, das vernünftig umsetzen zu können. Und da hast du Glee nicht, sondern da hast du immer nur diesen Soap-Kram und so dieses, ja, du hast es aber nicht so schön gesungen, aber die Gruppe hat besser gesungen. Also da hast du innerhalb der Gruppe schon so viel Wettbewerb und aber in jeder Folge wird ja gesagt, na, aber da ist noch dieser große Wettbewerb, diese Finals und National Finals und hast du nicht gesehen. Also ich fand, es wäre Glee damals so kompakt gewesen, wie Glow hätte es vielleicht besser funktioniert, keine Ahnung. Okay. Aber so von der Dynamik her ist es ganz ähnlich, weil du Figuren hast, also da wird ja am Anfang der ersten Folge relativ schnell aussortiert, wer mitmachen darf und wer nicht und viele, die kriegen ja so die Ansage, ja, wer jetzt nicht mehr mitmachen möchte, kann gleich gehen und dann wird ja dieses Casting eben gehalten, die werden ja relativ schnell auf den Cast dann eben auch ausgesiebt. Und bei Glee ist halt das Problem, da kommen halt auch in allen drei Folgen neue Figuren dazu. Die haben irgendwie in das Team. Und du hast einfach nie wirklich so diese eine Mannschaft, sondern eher sowas wie einen immer wieder wechselnden Cast, weil sie es irgendwie auch interessant halten wollen. Keine Ahnung. Ja, du hast halt hier schon einen so großen Cast, dass du das nicht brauchst und den, wie gesagt, nutzen sie gar nicht mehr. Aber würdest du sagen, die Reduktion, es ist Glee mit Wrestling statt Singen, ist zutreffend oder ist das zu krass runtergebrochen? Also, ich weiß nicht, womit man Glow vergleichen kann, aber Glee ist in seinen Soap-Elementen fast wie GZSZ. Okay, und also sowas ist es hier nicht. Nein, also abgesehen davon, dass meiner Meinung nach Glee sowas wie Homosexualität relativ gut präsentiert bekommt, eben weil sie einen offen schwulen Charakter eben haben und dann im Laufe der Zeit noch, also zumindest in den Staffeln, die ich gesehen habe, mindestens eine Person weiter dazu kommt, die sich auch als homosexuell rausstellt, das kriegen sie wirklich sehr gut hin. Das ist mit sehr viel Fingerspitzengefühl und auch so Beziehungen der Figuren untereinander, Liebesbeziehungen. Das ist halt im Zweifelsfall sowas wie GZSZ vom Soap-Faktor. Und das kriegt Glow besser hin, definitiv. Ja. Okay. Ja, ich hätte so nichts mehr dazu. Was Zweites aufgeschrieben. Ja. Kann ich gar nicht nachgucken. Habe ich ja im Kopf. Wir haben Girl Cave geguckt. Ja. Ich habe es relativ zügig nachgucken müssen. Ich hatte vor ein paar Wochen schon davon gehört. Ist ein bisschen so ein Phänomen bei uns gerade, oder? Ja. Also das zügig nachgucken geht sogar auch total einfach, weil die Folgen sind halt super kurz. 10, 15 Minuten. 10 bis 14 Minuten, glaube ich, Maximum. Und was das Großartige an der Serie ist, ist erstmal schon, dass es zeigt, wir können echt auch gute Fernsehunterhaltung, nenne ich es jetzt mal, aus Deutschland produzieren. Ja. Wenn wir die richtigen Leute machen lassen, ohne es total groß aufzuziehen, wie jetzt gleich diese ganzen Amazon- und Netflix-Produktionen, die ja jetzt alle noch kommen sollen. Ich glaube, dieses Matthias Schweighöfer-Ding ist schon gelaufen. Das ist zum Beispiel schon gekauft, dieses, wie heißt es? Keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwie so einen komischen Thriller-Namen hat es, so Get Out oder Don't Get Caught oder was auch immer. Wir, ist auch egal. Bei Girl Cave geht's ja um was ganz anderes und es ist genau die richtige, alles an dieser Serie stimmt einfach. Das ist ein Format, was bei Funk läuft seit etlichen Wochen schon. Gibt jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, gibt's 5 Folgen, die haben wir gesehen. ich sag immer dazu, an welchem Punkt wir stehen, ansonsten gibt's hinterher Haue, weil ich ja nicht alles gesehen habe. Schönen Gruß. Und also dafür, dass es ein Format im quasi öffentlich-rechtlichen ist, ist die extrem mutig, die Serie. Es geht da um Julia, die in der ersten Folge von ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, die sie nie wirklich kennengelernt hat, ein Buch geschenkt bekommt und das dann noch so ein bisschen hin und her dann auch tatsächlich öffnet und da finden sich so Lebenshinweise drin. So sehr verrückt, also die Mutter war so eine Weltenbummlerin, die also nie zurück nach Hause gekommen ist. Also Julia ist von ihrem Vater großgezogen worden, der sich ganz rührend um sie kümmert, manchmal ein bisschen zu sehr. Und da stehen halt ganz verrückte Ideen drin. Ne? Und so die erste Aufforderung ist eben, mach das Buch. Ja, es ist so, es gibt ja diese Bücher tatsächlich auch im Buchhandel, so zerstör dieses Buch oder keine Ahnung, irgendwie mach das Buch, gibt's tatsächlich. Okay. Aber in dem Fall ist es halt ein persönliches Ding. Das ist jetzt nichts, was die Mutter gekauft hat, sondern es ist quasi ihr Tagebuch, aber eben nicht als reine Dokumentation, sondern eher so als nicht, will ich sagen Anleitung, aber so ein bisschen. Das ist ein bisschen die Dinge, die man mal gemacht haben sollte, bevor man 18 wird. Ja, oder irgendwann mal gemacht haben sollte. Und also es ist keine, als Beispiel zum Beispiel, das ist gleich die erste Folge, steht da nicht nur mach das Buch, sondern keine Beerdigung ohne Musik. Mhm. Und das passt natürlich auch sehr super zu der Figur Julia, weil die versucht gerade Gitarre beizubringen, aber total natürlich Angst davor hat, das vor Leuten zu machen und Selbstzweifel und so weiter und versucht aber trotzdem, sich das davon nicht abbringen zu lassen. Und das passt natürlich dann zu der Aufforderung, keine Beerdigung ohne Musik. Und die Figuren, die drei, sind einfach auch da wieder. Wir haben so ein bisschen stereotype Basischaraktere, aber auf dieser Basis werden die dann total vielschichtig gemacht. Ich glaube weniger, klar, man hat sich, ich sag mal so, also Mädchengruppen, ich habe anderthalb Jahre in der Schule gearbeitet, ich weiß, wie Mädchengruppen aussehen, die sind manchmal relativ uniform. Also das weiß nicht, wenn ich die große Pause gesehen habe, die Ashleys. Keine Ahnung. Aber das heißt nicht, dass alle Mädchengruppen so sind. Und das ist, man könnte jetzt sagen, sowohl Julia als auch Zada als auch Caro sind so Stereotypen für sich. Ich glaube, die sind deswegen befreundet, weil sie sich auf irgendeinem Level gut gedanklich gut treffen. Mhm. Die sind aber vor allem auch deswegen befreundet, eben weil sie unterschiedlich sind. Und die haben ein, zwei gemeinsame Hobbys, spielen gemeinsam Videospiele, oder sind eben auf der gleichen Schule auch. Aber du hast, also im ersten Moment würde man sagen, wie Moment gibt's das auch. Also ich weiß, bei Caro und bei Zada ist das so, dass sie beide Overwatch spielen. Hm. Und da ist es ja leider, zum Glück so, dass die Zielgruppe aus einem Großteil Frauen besteht auch. Viele Frauen spielen Overwatch. Und das ist mir erstmal in der Sekunde auch wirklich bewusst geworden. Und es wird aber nicht irgendwie hingegangen und Szene 1 und Charakter, die gerne Videospiele spielt, sitzen mit dem Controller da und sagt, oh, das ist aber ein tolles Spiel, dieses Overwatch. Das kann ich aber ja gut spielen. Sondern das passiert nebenbei. Mhm. Das wird also sehr beiläufig, ein Heckenposter im Zimmer oder das läuft im Hintergrund auf dem Fernseher. Also wenn man mal sich 5 Minuten bei YouTube aufgehalten hat, weiß man, wie man Overwatch aussieht. Mhm. So, das erkennt man dann schon. Aber es wird eben nicht so krass behauptet, so nach dem Motto, ja, wir haben hier videospielende Mädchen. Ja. Weil das ist nicht so ungewöhnlich. Das ist oft, also viele. Ja, also ich finde es auch ganz stark, dass sie sich tatsächlich dazu entschieden haben, eben nicht die Mädchenfiguren erstmal nur über ihren Nerdtum definieren zu lassen, sondern dass es halt einfach nur ein Aspekt ihres Charakters, ihres Lebens ist, wie viele andere auch. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der diese Serie, oder ein ganz wichtiger Punkt, warum diese Serie so gut ist. Weil ich weiß, dass viele andere Serien das anders gemacht hätten. Mhm. Und das ist der Vorteil, weil du hast angesprochen, dass das bei Funk läuft, öffentlich-rechtlichen, dass die das eben machen können, weil sie nicht schauen müssen, dass jede Folge super erfolgreich ist. Die können auch einfach mal Sachen machen, egal ob das jetzt bei irgendwelchen Ratings, bei irgendwelchen Klickzahlen, bei irgendwelchen Bossen oben im ZDF-Oberregister total gut ankommt, sondern die können erstmal jetzt über die Staffel machen, was sie wollen, solange es in einem gewissen Rahmen ist. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zurück, genau, wann dieser Rahmen dann so ein bisschen kritisch wird. Und ich finde halt gut, ich meine, du hast schon gesagt, Overwatch, die ganze Serie strotzt vor popkulturellen und aktuellen popkulturellen Anspielen. Also es ist im Gegensatz zum Beispiel zu Glow keine nostalgische Popkultur-Nerd-Kram-Serie. Ja, wobei, wenn du da in 10 Jahren... Wobei, ja, Nostalgie ist aber nach hinten gerichtet. Ne? Ja. Ja, klar. Also es ist sehr aktuell. Also es gibt Teaser-Videos, in dem Julia versucht, ich glaube, einen Steven Universe-Song auf der Gitarre zu spielen. Also dann in der Folge selber auch spielt. Also ja. Hier Comes the Thought spielt sie, glaube ich. Genau. Später mal, genau. Ja. Also das ist so ein sehr aktueller Bezug. Und der ist aber wirklich so eingewoben, dass man jetzt nicht nicht direkt in mit dem Zaunpfahl ins Gesicht, hey, die ist total der Nerd, sondern das ist halt, ne, sie mag den Song und deswegen lernt sie den dann auch. Und das Ding ist einfach so, die haben das da eingebaut, auch auf die Gefahr hin, dass 80% des Publikums den nicht verstehen werden, den oder diesen Hinweis. Weil nicht jeder guckt halt Steven Universe. Genau. Und das man merkt es auch, dass das eben nicht nur darauf läuft, es gibt auch Folgen, wo dieses ganze Nerdige erstmal nicht so wirklich eine Rolle spielt. Mhm. Es gibt eine Folge, da ist es so ein bisschen der Aufhänger, weil Sada schreibt halt Fanfiction und dann geht ihr Computer kaputt. Genau. Natürlich ist jetzt Fanfiction-Schreiben eher was aus dem Nerd-Ding, aber das spielt die ganze restliche Folge überhaupt keine Rolle, denn es ist nur der Starting-Point, dass ihr Notebook kaputt geht. Sie hätte da jetzt auch einen Aufsatz für die Schule drauf schreiben können. Es ist einfach schön, dass es mit drin ist. Mhm. Und für Leute, die halt auch Fanfiction schreiben, ist es halt schön, weil das sonst eher nie vorkommt, sowas. Ist halt so eine sehr nischige Sache und endlich findet das auch mal so ein bisschen Einzug in ein etwas breiteres Spektrum. Aber die restliche Folge geht dann eigentlich nur darum, wie kommt man an Geld für ein neues Notebook und das ist halt super gelöst. Auch inszenatorisch finde ich das. Die kommen dann auf die Idee, über das Buch auch eine Bank zu überfallen. Also die lokale Sparkasse quasi oder die Volksbank, Raiffeisenbank. Mit ihrem Gypsy-Giro-Konto oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und man sieht dann halt, wie die davor auf der Mauer sitzen und eine nach der anderen sich das vorstellt und das wird dann natürlich dargestellt. Und das ist super. Und das meine ich so. Also es ist nicht Big Bang Theory mit Mädchen, sondern es ist halt, die haben ein normales Leben, aber sie haben halt auch das als Eigenschaft. Und es ist halt auch nicht so, dass die jetzt, ne, du hast auf der Schule die eher diese Girly-Mädchen oder diese totalen andere, weiß nicht, Sportmädchen und die sind die Nerd-Mädchen. Nee, ist es eben nicht. Die sind so ihre eigene Clique, ne, und haben dann vielleicht nochmal in der gesamten Gemeinschaft nochmal einen eigenen Status, der wird aber gar nicht diskutiert. Ja. Und es geht nur um diese drei Figuren unter sich. Und ich finde es gerade witzig, dass das Heft da liefert, was da Lumberjanes gibt. Ich habe ja die ersten beiden Volumes gelesen und da ist mir genau das positiv aufgefallen, dass du eine rein weibliche Gruppe hast oder auch bei Paper Girls eine rein weibliche Truppe hast, die aber trotzdem alle, weiß ich nicht, Charaktertypen abdeckt, die man ansonsten mit Kerlen abdecken würde. Ja. Also das ist nach dem Motto, ja, wir brauchen eine wilde, starke Figur, aber setzen wir dann einen Mann rein. Ja, ist ja Bullshit. Mhm. Dann könnte auch genauso gut ein Mädchen hinsetzen an die Stelle. So, das ist auch Quatsch. Und genau das machen die eben hier. Du hast Julia, die so ein bisschen zart und zerbrechlich ist, sehr unsicher ist. Du hast Zara, die auf eine ganz andere Art unsicher ist mit sich selber und auch manchmal nicht so aus sich herauskommt, die so ein bisschen introvertiert ist. Und dann eben Caro, die so ein bisschen der Gegenpol zu beiden aber auch tatsächlich ist, die tatsächlich ein bisschen buschikos ist, auch ein Stück weit. Ja. Ja, die ist, sag ich mal, so das Next Level Tomboy, aber nicht so weit, dass sie eben bewusst jetzt versucht, irgendwie männlich zu sein oder sich da, sondern das ist einfach ihr Style, ne? Sie hat eher die Slacker-Klamotten an und also wenn ihr Jay and Silent Bob noch kennt, dann erkennt ihr den Stil wieder. Ja. Aber sie ist halt dann vom Typ her nicht unbedingt so. Also sie sieht vielleicht so aus, sie zieht sich ein bisschen so an, aber sie ist halt trotzdem ein Mädchen im Teenager-Alter. Ja. Und was halt die Serie dann auch toll macht, ist dieses Teenagertum erfrischend unfremdschämig zu machen. Also ich muss mal echt einen riesengroßen Respekt an die DrehbuchautorInnen zollen. Ja. Weil, also klar, das können wir gleich nochmal auf die Schauspielerinnen zurückkommen, aber also da wirken manche Dialoge jetzt nicht total flutschig, weil sie vom Acting vielleicht nicht so sind, aber es gibt keinen Moment in der Dramaturgie, wo ich sage, nee, das ist jetzt wie du schon gesagt hast, GZSZ-Szene, wo man sagt, das würde kein Mensch so sagen, nicht dieses typisch deutsche, gestellte, theaterige, sondern das wirkt irgendwie alles echt. Die Szenen wirken so echt. Die Dialoge wirken echt. Das sind jetzt die hauen keine großen Weisheiten raus, die 14-jährige Mädchen in dem Moment niemals raushauen würden. Ich habe am Anfang, also wenn man hört so deutsche Jugendserien, Jugendfilme, dann muss man immer so unweigerlich an die 90er Jahre denken und dann denkt man immer so automatisch an Filme wie Crazy oder 17, die ja das versucht haben, was Girl Camp jetzt schafft, also die Jugend so darzustellen, wie sie ist. Was da aber passiert ist, ist, das ein junger Stadelober, glaube ich, wie er heißt, damals mit seiner ersten großen Filmrolle. Also das ist ein mit Klischees und Dummheiten durch. Also heute, damals als Jugendlicher fand ich den Film großartig. Das war damals, als der Film rauskam in meiner Klasse, war das der Lieblingsfilm von allen. Das war also wirklich so das Bollwerk des Jugendfilms heute. Ich habe den vor Jahren mal wieder gesehen. Das ist ein furchtbarer Bullshit. Und eben auch so dieses 17, das ist, glaube ich, dieser Film, wo ein Mädchen an ein Jungs-Internat kommt und also wo auch mit einem Klischee nach dem nächsten aufgeräumt wird. Und das sind so Vorboten für Filme wie Fuck You Goethe. Das, was damals in den 90ern passiert ist, mein 100 ist Fuck You Goethe. Das sind so die deutschen Jugendkomödien. Und Girl Cave ist witzig und der Name Girl Cave sagt ja auch, das ist ja eine Anspielung auf Man Cave. Girl Cave ist witzig und nerdig, aber ehrlich, herzzerreißend schön. Und also wie oft ich da gesessen habe, und das sind immer nur 10 Minuten, und ich habe die ersten 4 Folgen vor 1,5 Wochen am Stück nachgeguckt, und wie oft ich mit Tränen in den Augen, also A vor Rührung, B vor Mitgefühl und C einfach nur aus purem Genuss fast geheult, ziemlich oft geheult habe einfach. Ja. Tränen in den Augen ab am Ende der ersten Folge, wie sie da auf dem Hügel saßen und Grunde genommen diese Zeremonie dann eben abhalten wollte. Ich verrate mal jetzt nicht, wie das abläuft. Also das war so ein ehrlicher und auch nicht gestellster Moment, weil ja, die gehen da hin und beerdigen die Mutter quasi und ja, der Vater vergisst halt ein Feuerzeug mitzunehmen. Das ist einfach ehrlich. Ein Großteil kommt halt echt auch so ein bisschen aus dieser Natürlichkeit der Schauspielerriege. Ja. Also die drei sind keine professionellen Schauspielerinnen, die wurden direkt von Theater-AGs aus den umliegenden Schulen von dem Drehort gecastet und die Macher haben auch gesagt, also Memo-Film sind da das produzierende Studio, die haben auch gesagt, sie haben nicht so sehr danach geguckt, wie gut die Rollen spielen, sondern wie gut die Schauspielerinnen zusammen funktionieren. Und da haben die wirklich drei Mädchen gefunden, perfekt, die das super überzeugend machen. Natürlich ist da so der ein oder andere Moment so vielleicht ein bisschen hölzern in der Schauspielerei, aber genau das ist es ja. Ein Teenager ist ja auch kein Schauspieler. Das heißt, also gerade so diese Situation, also ich glaube, der Vater ist ein, ich weiß gerade nicht, wer das ist, aber ich glaube, kennt man zumindest schon mal so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass der schon professionelle Erfahrung hat, weil ein paar Rollen müssen die einfach dann auch mit echten Schauspielern besetzen. Aber gerade so in der Interaktion zwischen ihm und den Kindern, also den Jugendlichen, merkt man halt deutlich, dass es da wenig Unterschied. Also das entweder weil die Chemie zwischen allen so gut funktioniert oder weil man darauf geachtet hat, also ich finde jetzt auch nicht den Vater, dass der jetzt irgendwie so großartig in den Vordergrund, der ist halt eine Nebenfigur, das geht um die Mädchen. Genau. Und es ist auch nicht so, dass der Vater die ganze Zeit so mit dem, also das dürft ihr aber jetzt nicht tun, sondern der kommt manchmal so hinterher und sagt, na, denkt mal drüber nach, ist nicht so geschickt gewesen. Ne? Ja. Und es ist insgesamt einfach. Es sind bis jetzt 5 Folgen, also das Material, was da ist, hat nicht mal Spielfilmlänge. Ja. Dann guckt's auf YouTube nach. Wobei, wenn ihr über die Funk-App oder die Funk-Homepage geht, kriegt ihr bei der einen Folge nochmal 2-3 Minuten mehr, weil die ist dann nochmal so ein bisschen bearbeitet worden für YouTube, für die Öffentlichkeit, aber ansonsten. Ja, es geht natürlich in einer Folge um Drogen, um Magic Cupcakes. Und da hat dann die öffentlich-rechtliche Zensurriege. Nee, das ist so möchte ich das von nicht. Von meinen Gebühren. Ja, nee, da hat dann so ein bisschen der pädagogische Ansatz so zugeschlagen, weil die gesagt haben, nee, das können wir jetzt nicht machen. Das ist jugendgefährdend im allgemeinen Sinn. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also was da passiert, ist absolut, also den Code, den die da benutzen, die sagen ja nicht mal wirklich. Ich fand dafür, dass die ganze Zeit von Brokkoli reden in der Folge, es wird halt am Anfang dieses Filmchen gezeigt, wo klar erklärt wird, wofür Brokkoli steht. Also also sich so auf dieses, ja, die machen doch nur Muffins mit Brokkoli, richt euch nicht so auf. Also es wird schon relativ klar kommuniziert, ja, wofür Brokkoli steht. Das ist, glaube ich, auch gar nicht der Punkt. Ich habe die lange Version nicht gesehen. Ich kenne nur die von YouTube. Deswegen kann ich nicht beurteilen, was rausgeflogen ist. Es gab aber auch in der YouTube-Version so eine Stelle, wo ich gedacht habe, oh, wenn ihr jetzt die Kurve nicht kriegt, war die Reaktion von den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht doch gar nicht so verkehrt, weil sie sich in ihren Drogenerfahrungen dann doch sehr hingeben und das als sehr positiv und schön dargestellt wird, bis Julia eben den Mülleimer nimmt und reinkotzt und man merkt, okay, es ist überhaupt nicht schön, es ist gar echt mega scheiße. Ja, na, ja, ja, und der Vater kommt ja dann auch nochmal ins Spiel. Genau. Und zwar aber nicht mit dieser, wie du schon gesagt hast, moralischen Zeigefinger, genau, sondern der löst es auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und ich glaube, ich spreche für alle da draußen, wenn ihr die Folge gesehen habt, wir hätten uns gewünscht, dass unsere ersten Drogenerfahrungen von unseren Eltern ähnlich aufgefasst worden wären. Ich müsste doch mal eine machen, aber... Also, weil ich habe, es geht nicht um, also ich habe das auch anders mitbekommen, nicht bei mir selber, okay, aber mein Bruder hatte da, ist da sehr heftig mit unseren Eltern zusammengestoßen und das ist hier wirklich sehr gut gelöst. Das muss man da auch nochmal wirklich, wie gesagt, den. Wobei es gibt auch so, also erst, ich finde ihn erst ein guter Vater, eben weil er auch versucht, für seine Tochter da zu sein. Aufgrund dessen, dass seine Frau einfach weg ist, die ist einfach, also nach der Geburt verschwunden. Kurz nachdem ist dann, glaube ich, noch ein, zwei Mal wieder aufgetaucht und war dann sofort wieder weg und er hat sie auch jahrelang nicht mehr gesehen gehabt, bis zu ihrem Tod. Es gibt aber auch so ein, zwei Szenen, wo man merkt, dass er es gerade irgendwie übertreibt mit seiner Fürsorge. Ja, total. Die sind aber auch wunderschön. Ja, das ist dann so ein bisschen sehr, so überpädagogisch. Ja, manchmal, so überpädagogisch, aber gut und auch gemeint, ja, und genau, auch nie boshaft. Eher so herzig. Ja. Ne? Also es ist auch kein, manche werden das vielleicht so als Fremdscham-Momente wahrnehmen. Ich fand's eher so, ja, so schön, ja, witzig in dem Sinne, ohne sich drüber lustig zu machen, genau, sondern man merkt halt, dass es dem der Vaterfigur selber unglaublich schwer fällt, da jetzt den richtigen Ton zu treffen, weil es in diesen Situationen auch unglaublich schwer ist, genau, den richtigen Ton. Wie sagst du deiner 14-jährigen Tochter, dass die Mutter, die sie niemals hatte, gerade gestorben ist? Genau. Das ist, möchte ich mal sehen, dass es jemand schafft, ohne dass es irgendwie seltsam wirkt. Ne? Und er kommt dann auch wirklich rein und willst einen Keks? Nimmt sich so den Stuhl und dreht ihn auch um und setzt sich dann so drauf. Und ich dachte, auch nee. Ja. Oder auch dann in der aktuellsten Folge, wo die halt vorhaben, ein bisschen was zuzunehmen. Mhm. Weil sie alle, also Julia sagt, oh, ich bin aber, glaube ich, ein bisschen dünn. Und er kriegt halt mit, dass sie sich wiegen. Und er kommt rein, ja, ihr müsst gar nicht dünner sein. Ihr seid wunderschön. Mhm. Dies und das. Und die wollen exakt das Gegenteil. Mhm. Und gucken ihn dann mit so Blackface an. Ja. Und das ist einfach nur geil. So. Was willst du? Ja, und dann geht er auch wieder und dann sagt er mal, was war das denn jetzt? Ja, genau. Also das ist halt auch super. Es ist natürlich immer so ein bisschen, mit dem Buch haben sie halt auch den inszenatorischen Kniff, dass sie immer wieder einen Aufhänger haben. Ja, das ist auch, ne? Also es ist dann so, da steht dann bloß BMI 25.1 oder sowas, keine Ahnung. Oder lass einen Drachen steigen und daran gibt's dann auch wieder so ein... Ja. Das finde ich sehr gut gelungen. Das ist auch nah genug dran, dass man sagt, okay, das ist glaubhaft oder das ist jetzt auch nicht zu abgefahren. Das finde ich gut. Ich finde übrigens auch das Drumherum, wie die Serie präsentiert wird, sehr cool gemacht. Und zwar haben die, und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu unserem Comic-Thema, haben sie zahlreiche ZeichnerInnen, ich glaube bisher sind es tatsächlich nur ZeichnerInnen, meine auch, ja, gebeten, einen kurzen Comic, so ich glaube 4 Seiten, sag ich mal, zu der Folge, die gerade veröffentlicht wurde, so dazwischen, bis zur nächsten rauszubringen. Die werden immer auf Instagram gepostet, kann man sich aber auch ohne Account durchklicken. Mhm. Und dann auch noch so ein kurzes WhatsApp-Interview, sage ich mal so, dazu. Das finde ich ein sehr schönes, kreatives Ding. Und es passt, finde ich, auch sehr gut zu der Serie. Auch zu der Generation, die das konsumieren soll. Memo sagte im Interview bei den Rocket Beans, die Serie sei irgendwie an Mädchen von 14 bis 16 gerichtet und ich saß da als 32 Jahre alter dicker Kerl vom Fernseher gestern, als du mir das gezeigt hast, das Interview, und dachte so, hupperleich, passt nicht in die Zielgruppe. Aber das Witzige ist, ich kenne halt ganz viele Leute, die aus unserer Generation sind, ich bin ja jetzt auch schon 32, und die sagen alle, ja, ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe, aber es funktioniert trotzdem. Manchmal ist es tatsächlich ja auch so, dass du machst, also wir nicht, aber es werden Fernsehsendungen und Filme gemacht für eine gewisse Zielgruppe, aber dann findet dieses Produkt eine ganz andere Zielgruppe, ist aber trotzdem mega erfolgreich. My Little Pony. Zum Beispiel. Ja. Und das ist ja dann auch schön. Und ich meine, ich glaube, das ist eine Serie, die man eben durchaus als erwachsene Person gut finden kann. Aber ich glaube, ich meine, ich kenne jetzt keine 11, 12, 13, 14-jährige Mädchen persönlich, dass es trotzdem für die auch funktioniert. Mich würde es echt mal interessieren. Mich würde es wirklich interessieren, ob da, wenn da so 13-, 14-jährige Mädchen davor sitzen, ob die sagen, ah, das finde ich cool, oder ob die eher sagen, ah. Ich finde es mal spannend, also du hast bei YouTube ja die Möglichkeit zu gucken, wer dich guckt. Mhm. Dass sie vielleicht mal in einem halben Jahr, also ich weiß ja nicht, auf wie viele Folgen die Serie ausgelegt ist. Durch das Buch hast du, je nachdem wie dick das Buch ist, im Zweifelsfall holst du noch ein zweites Buch aus der Schublade, was noch hinterhergeschickt wurde und dann 2 Jahre verschütt gegangen ist, so macht das Buch 2 oder so. Ja. Also wenn die Serie erfolgreich läuft, das ganze Ding nochmal künstlich zu verlängern, wäre möglich. Sollte es nötig sein. Wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist, wäre das vielleicht nicht mehr nötig. Also die Frage ist dann hinterher an einem signifikant nachvollziehbaren Zeitraum mal reinzugucken und zu sagen, okay, wer hat uns wirklich geguckt? Mhm. Und da sind natürlich dann auch Accounts wie meiner dabei, wo ein 32-jähriger Typ da sind, übersetzt. Und wo klar ist, ich bin männlich und alt und fall eben nicht in diese von Memo im bei den Rocket Beans angesprochene Zielgruppe rein. Ja, ich hab auch ehrlich gesagt noch nicht unter die Folgen auf YouTube geguckt. Ich weiß gar nicht, ob man da auch kommentieren kann. Die Seite noch nicht. Ich guck alle Funkformate auf YouTube. Ja. Schönen Gruß für eure Erbfunk. Ja, ja, das ist halt, haben sie ja auch gesagt, das ist ja auch unglaublich kompliziert. Wenn du dann diese ab 16 Folge angucken willst, musst du deinen Perso einscannen. Ja, wobei, ich glaube, inzwischen ist es so, dass die ab 22 Uhr einfach freigeschaltet wird. Ja, okay, ja. Immerhin. Also ich hab gestern jemanden darüber tweeten sehen. Ja. Und da hieß es dann, ach ne, diese geschnittene Folge, die gucke ich jetzt auf der Funkseite und ich muss nur bis 22 Uhr warten. Also okay, na, das ist schon ein bisschen einfacher. Genau. Ja, also es wäre schön rauszufinden, wenn die da irgendwie, ich glaube nicht, dass die das bekannt machen werden, aber es wäre schön. Was ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig genau wie viele, aber es ist eher eine kurze erste Staffel. Ich glaube, es sind 8 oder 10 Folgen nur. Okay. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da nicht das komplette Buch durchmachen. Nein, auf keinen Fall. Also ich denke, dass da, wenn es eine zweite Staffel gibt, was ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr stark hoffe. Also dazu 10 Folgen werden auf jeden Fall. Bitte. Dann wird das Buch wahrscheinlich auch mindestens in der zweiten Staffel noch weitergehen. Ja. Ich bin gerade jetzt auch schon gespannt, wie sie die erste Staffel zu Ende bringen. Also wird es mit einem Cliffhanger enden oder wird es mit einem eher runden Ding enden? Da bin ich echt gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was ich selber präferieren würde, ehrlich gesagt. Ich finde alleine mit diesem Format, das ist so dieses, was auf den Zeichentricksendern halt passiert ist, so dieses Jahr Serien halt eben zu produzieren, die du im Zweifelsfall auch in zufälliger Reihenfolge immer wieder weitersenden kannst. Und genau das ist Girl Cave. Da gibt's eigentlich zumindestens. Selbst wenn du die erste Folge nicht gesehen hast, kannst du die anderen Folgen sehen, ja, das weil du verstehst trotzdem grob, worum es geht. Ich wollte gerade behaupten, es gäbe keinen langen Story-Arc, aber ich glaube, dass die Figuren sich weiterentwickeln werden. Also bei Caro sieht man da schon so 1-2 Hinweise, dass da was passieren wird. Und also sie hat in einer Folge mit dem Drachen hat sie was angedeutet und hat sie dann auch, das ist das, was ich an der Serie so toll finde, da wird mit ganz kleinen Momenten, mit Blicken gearbeitet. Und da ist eben auch eben was passiert, wo klar wird, okay, da ist in ihrer Figur noch mehr Potenzial für Entwicklung drin. Ja. Deswegen wollte ich mich dann eben auch korrigieren und sagen, nee, es kann Figurenentwicklung geben, aber so insgesamt kann man die Serie schon random gucken. Ja, aber ja. Da hast du jetzt gerade ein ganz gutes Stichwort nochmal gesagt. Mhm. Auch das ist ein gut wichtiger Punkt. Ich glaube, die Serie funktioniert, weil sie eben klein ist. Ja. Die Szenen sind genauso kurz, wie man sie braucht. Die ganze Folge, jede Folge ist nur so aufgezogen und bleibt so auch bodenständig, dass es eben funktioniert. Wenn man eben nicht mehr weiß, was der Aufhänger ist, ist die erste Folge nur einen Klick entfernt. Und das ist der Unterschied zum Fernsehen. Da bist du darauf angewiesen, was der Sender gerade sendet oder was bei Netflix gerade verfügbar ist. Also bei einem Fernsehsender, wo du random in so eine Serie reinsteigst, also du schaltest Cartoon Network ein und findest eine Folge Steven Universe, die da gerade läuft. Du kannst halt mit der Fernbedienung nicht sagen, was ist das überhaupt? Erklär mir das, Folge 1 bitte. So, ne? Und das ist der Vorteil, also man hat einfach die Möglichkeit, mit einem Klick die Playliste zu öffnen und von vorne anzufangen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, dass es eben sowas wie Funk gibt. Ja. Und ich bin mittlerweile auch sehr, sehr, sehr froh, dass sie keinen Fernsehsender wie Kika oder so draus gemacht haben. Weil das hätte bei Weitem nicht so funktioniert. Mhm. Man hätte das vielleicht auch parallel jetzt zusätzlich noch machen können, dass man sagt, man sendet einfach das, was es da gibt, auch im Fernsehen. Ja, aber das ist eigentlich sinnlos, weil die Zielgruppe guckt ja kaum noch Fernsehen. Da sind Formate drauf, also das sind ja klassische YouTube-Formate, die da laufen. sowas wie Klima ins Land oder Valulis, der da eben auch sein YouTube-Format hat. Damit füllst du kein Tagesprogramm. Und du kriegst halt auch dann irgendwie die Lizenz zum Vollprogramm nicht, weil du hast irgendwie kein Kinderprogramm, du hast kein Nachrichtenprogramm, du hast im Grunde genommen typisches YouTube-Zeug. Mhm. Halt, ne? Und da ein serielles Fernsehen draus zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so stark möglich. Nee, wie gesagt, ich finde die Entscheidung gut. Und das passt auch. Ich finde es auch schade, dass bestimmte Formate gar nicht funktioniert haben. Also dieses, wie ist das? Psycho Pimpam Pimpablum? Kenn ich nicht. Das war eine total schräge Animationsserie. Ja. So, wenn man so die 90er Jahre kennt, was zwischendurch bei MTV lief. Diese ganzen kleinen Einspieler oder auch aktuell die Einspieler bei Adult Swim oder sowas. Ja, ja, ja. Super Psycho Lodium oder ich lass es gleich nochmal nachreichen. Und die sind einfach daran gescheitert, dass sie diese Trickfilme nicht nachproduziert haben. Ja. Und da hieß es dann, ja, da gibt's jeden Freitag oder sowas eine kleine neue Folge. Und die waren auch nicht großartig aufwendig geschrieben. Das waren halt ein paar Charaktere, die auf dem Sofa saßen und Videospiele gespielt haben und eklige Geräusche gemacht haben. Mhm. Mega schräg, sicherlich auch nicht für jeden was, aber das hat es dann irgendwann nicht mehr gegeben. Ich habe es auch nicht mehr beobachtet. Möglicherweise gab es neue Folgen. Aber das Angebot, was zum Start von Funk und dann so einen Monat, zwei Monate hinterher noch verfügbar gewesen ist, war sehr mau. Cold Mirror macht, glaube ich, für Funk Star Space ihre Animationsserie. Da kommt aber auch jede Woche eine neue Folge. Hm. So 3 Minuten und ist das aber auch abgefrühstückt. Aber ein Tagesprogramm kriegst du damit eh nicht gefüllt. Nee. 3 Minuten Animation von Cold Mirror, das kannst du nicht 10-mal nacheinander senden. Was mir halt noch fehlt, vielleicht gibt es das, den Funk-YouTube-Kanal, der das alles nochmal so bündelt. Hm. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das, vielleicht habe ich danach geguckt. Aber ich glaube, das ist auch die Funktion dieser App. Ja, ne, das ist genau das. Genau. Ich glaube, die ganzen Produktionen, Game 2 läuft ja zum Beispiel auch dort und die haben ja auch einen eigenen Channel. Ja. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil dann für die KonsumentInnen ist es ja auch so, dass das dann für sich steht. Mhm. Die werden zwar von Funk produziert und die tauchen im Abspann kurz auf, aber sonst haben die ja sehr viel Freiheit. Die haben dann so ein bisschen Abnahme noch wahrscheinlich, klar. Aber man merkt bei Game 2 zum Beispiel schon, dass da einfach die Leute von Game 1 dran sitzen. Ja. Ne? Also das ist sehr, der Name ist da in dem Fall schon sehr passend, weil es schon wirklich sehr nah da dran ist. Ja, ist also länger und mehr. Genau. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass die für sich stehen. Und ich glaube auch, bei den anderen Formaten ist es gut. Da sind die natürlich auch in dem Sinne ganz clever, weil sie sagen, ja, viele von denen bringen ja schon Fans mit. Ja. Dann behalten die halt ihre eigene Marke auch und sind nicht so stark intensiv mit Funk verwoben. Ich glaube, auf Cold Mirrors YouTube-Channel, ich könnte lügen, aber da passiert auch nicht mehr viel anderes als Star Space. Mm. Was ich schade finde, weil ich mochte auch ihre normalen Videos sehr gerne. Mm. Ich bin ja immer noch, ich werde ja nicht müde zu erwähnen, dass sie mal Musik von mir in einem ihrer Videos benutzt hat. das war aber bevor ich sie kannte. Aber es ist so, es ist, also dadurch, am Ende kommt nochmal so dieses Logo mit den Buchstaben, die dann so zusammenfliegen, aber es entsteht gar nicht sowas wie ein Bewusstsein dafür, dass das im Grunde genommen eine Marke ist. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den Funk macht, also hinzugehen und zu sagen, hey, es ist ARD und ZDF und weil du kannst halt das Klimasland gucken, ohne jemals auf die Funkseite drauf zu gehen. Ja. Und das ist insofern schade, weil andere Formate sich dadurch nicht befruchten. Mhm. Also ein Erfolg von dem Klimasland oder von Game springt nicht über. Springt nicht über und deswegen werden die Leute dann eben nach Kino Plus eingeladen. Memo und einer der Regisseure waren ja da. Werden dann ja dahin eingeladen, eben um Werbung zu machen. Die machen ja untereinander. Werden ja auch von Funk auch hin... was wollte ich jetzt sagen? Dass du nicht gezwungen, aber... Wurm im Kopf. Encouraged? Ja, das deutsche Wort bitte. Ja, yeah, okay. Ich habe gerade auch einen Hänger. Aufgefordert oder auf jeden Fall... Also die werden von Funk dann auch so ein bisschen hingeschubst, so macht man Werbung füreinander oder. Aber es ist halt, du kannst halt schlechte Crossover machen mit Game 2 und weiß ich nicht, Girl Cave. Das funktioniert nicht. Nicht so wirklich, nee. Und ich finde auch okay, wenn die nicht zu sehr inzestös. Ein gutes Wort. Ja. Und gerade bei der ARD oder gerade im Öffentlich-Rechtlichen von inzestös zu sprechen, ist gar nicht so falsch. Was ich definitiv sagen kann, ist, das sind Girl Cave sind Dinge, wo ich dann an der Stelle sage ich ganz, ganz bewusst, dafür zahle ich dann auch gerne Rundfunkbeitrag. Für sowas. Aber dann müsst ihr das auch so verkaufen. Ja. Dann sagt mir doch, hey, du guckst Girl Cave, das ist genau das, was du damit machst. Also diese Verbindung, die bringen dann auch die Leute nicht zusammen. Das ist das, was du meinst mit der Dachmarke, genau. Und so weiter. Wenn dann junge Leute sagen, Rundfunk ist Abzocke und Buh und Scheiße und gleichzeitig aber eben diese ganzen Formate, es gibt ja noch viel, viel, viel mehr Formate, ja. von denen ich leider noch so gut wie nichts gesehen habe. Aber ich glaube, Auf dem Klo heißt zum Beispiel eine, die ich mir gerne mal angucken würde. Sind einfach Formate, wo ich denke, die werden konsumiert, aber die Leute verbinden das nicht. Und das ist, weißt du... Du hast natürlich bei YouTube die Möglichkeit, am Ende diese Endcards, und dann kriegst du das Funk-Logo, was irgendwie, ich weiß gar nicht, wohin das sendet, ich glaube auf die App, und dann irgendwie zwei Videos von dem Kanal und ein drittes Video, was ich da, wo ich das Gefühl habe, random aus irgendeinem anderen Funkformat. Also wird am Ende nochmal irgendwo hingelinkt. Aber wer klickt auf die Videos auf einer Endcard bei YouTube? Also ich habe es noch nie gemacht. Selten. Zumindest ist, also klar, bei Formaten, wo es eine Serie ist und hier nächste Folge und ich muss nicht warten, bis es geladen ist, dann klicke ich auch schon mal auf die Endcard drauf. Aber also wenn ich das Klima ins Land gucke und am Ende kommt die Endcard, dann sehe ich schon mal, dass auf andere Funkformate weiterverlinkt wird. Das passiert schon, aber inwieweit dann da hingeklickt wird, also wenn ich eine Playlist laufen habe und da sind drei Folgen Klima ins Land drauf, dann will ich nicht woanders hingehen, die nächste Folge von der Playlist sehen. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Girl Cave noch eine zweite Staffel kriegt. Ja, also ich sollte, das sagte, glaube ich, Christopher Meiden dann mal irgendwann, weil ich hatte zum Serienstart davon mitbekommen, da hattest du, glaube ich, für gesorgt, um die Werbung zu machen, weil ich hatte einfach keine Zeit gehabt. Aber er hatte so den Eindruck, ich hätte davon überhaupt noch nichts mitgekriegt. Der war dann schief auf Twitter, wo ich sagte, na, ich habe es schon mitbekommen. Aber seine Aussage war halt, ja, die Leute kriegen es vielleicht nicht mit, weil wir zu wenig drüber reden. Und ich hoffe, dass wir das heute geändert haben. Wir haben zumindest, und du hast mit deinem Podcast jetzt einen weiteren Beitrag dazu geleistet. Ich habe es auch schon in der einen oder anderen Wort Art und Weise gemacht. Ich habe bei Famix drüber geschrieben und hier und da mal was drüber geredet. Und auch abseits von Medien versuche ich, das ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zu Grow. Wenn mich da jetzt jemand fragen würde, hey, hast du nicht irgendwas Cooles Neues, dann sag ich... Girl Cave, Leute. Schaut euch Girl Cave an. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch nicht die Serie, die jetzt jedem Menschen da draußen gefallen wird. Aber es ist eine Gottverdammt nochmal eine Serie, die jeder mal angeguckt haben sollte. Und die 10, 12 Minuten, die hat jeder. Ja. Da kann mir keiner sagen, oh, ich gucke schon so viele Serien. Fargo und Orange is the New Black und American Gods und Twin Peaks und ja. Aber die 12 Minuten, die hat echt jeder. Ja. Und die kommen einmal die Woche am Freitag. Ja. Wenn man abends nach Hause kommt, eben einmal Girl Cave anmachen, runterkommen. Das ist super zum Runterkommen. Ja. Ich war dann auch erstaunt, weil ich hatte den Serienstart weiter in der Vergangenheit in Erinnerung. Und die kommt ja wöchentlich, glaube ich, immer freitags, nachmittags, mal so gegen 16 bis 18 Uhr läuft die, glaube ich, irgendwann dann auf YouTube auf. Und ich war dann also überrascht, als gestern oder vorgestern besser gesagt eine neue Folge direkt kam, ich hatte freitags die ersten drei gesehen und hab dann festgestellt, oh, heute habe ich doch, kommt die neueste Folge schon. Das war dann die Brokkoli-Folge. Und hab mich dann also wirklich, ich sag, oh, jeden Freitag kommt eine Folge. Ich freue mich. Freitags kommen viele von meinen Lieblingsformaten auf YouTube. Und jetzt ist eins mehr dazugekommen, tatsächlich, ja. Das ist ganz schön. Ja. Gut, also ich glaube, unsere Botschaft sollte klar gewesen sein, guck wenigstens bitte rein. Also wenn du. Genau. da ich keine Comics mehr lese und weil ich einfach zeitlich nicht mehr dazu komme. Ich ziehe demnächst um. Das muss man dazu sagen. Ich du nicht mehr du so stimmt ja gar nicht. Du liest ja gerade eins und das ist halt sehr dick. Da lese ich aber auch schon seit einem halben Jahr dran. Na, es ist wie gesagt, na gut. Es hat 300 Seiten, das ist in einem halben Jahr eigentlich zu schaffen. Es ist zu schaffen. Ja. Du hast zwei Sachen hier mitgebracht. Ja, ich habe ganz frisch zwei Sachen gelesen. Das ist einmal ein Heft. Ich lese sonst ja so gut wie keine Einzelhefte, aber in dem Fall musste ich es mir holen. Erstens, weil ich ein ganz großes Fangirl dieser Serie bin. Du hast es vorher schon gesagt. Es ist Lumberjanes. Lumberjanes hat einen sogenannten One-Shot rausgebracht, also eine Einzelveröffentlichung mit zwei abgeschlossenen Kurzgeschichten. Fair and Square heißt... Ist das quasi ein Annual oder wie kann man das verstehen? Ich gehe davon aus, dass es so gehandhabt wird, aber... Das ist Boom. Da, ja, alles ein bisschen anders. Da ist wahrscheinlich alles so ein bisschen anders. Ja. Geschrieben ist die erste Geschichte, die auch die titelgebende Fair and Square Geschichte ist von Holly Black und gezeichnet und koloriert von Marina Julia. Kenne ich jetzt beide nicht. Mhm. Die zweite Geschichte heißt dann auch Las Estrellas del Campo Edición Lumberjanes. Okay. Und, ist nicht Lumberjanes? Naja, wahrscheinlich würde man es dann eher Lumberjanes aussprechen, aber dadurch, dass ja Lumberjanes ist, ja, würden sie es vielleicht auch so ein okay. Geschrieben von Gabby Rivera und gezeichnet und koloriert von Gabby Epstein. Ich glaube, Gabby Epstein habe ich zumindest schon mal gehört. Mhm. Gelettert hat es Jim Campbell. Und das sind zwei super schöne, angenehme kleine Kurzgeschichten. Das erste ist so ein bisschen. Ja, ich sag mal so ein Take-All mit Mittelalter-Fantasy, da treffen die halt auf so einen Mittelalter-Markt, aber es ist in dem Fall tatsächlich kein Fantasy-Markt, sondern das ist einfach wirklich ein Fantasy-Mittelalter-Markt, der immer so rumzieht. Mhm. Und da gibt's dann halt so ein übernatürliches Element, es wird viel angespielt auf Robin Hood und ich mochte den Stil. Der ist nicht ganz so cartoonig wie der aktuelle von Carrie Peach, die zeichnet gerade Lumberjanes. Mhm. Der hier ist jetzt schon auch natürlich Comics, aber wieder so ein bisschen erwachsener oder weiter weg von dem Cartoonigen. Das mochte ich sehr gern. Und die Figuren kommen wieder sehr gut zum Tragen. Es sind schöne Szenen drin. Die Action ist cool. Oh, Dinosaurier. Genau. Und die zweite Geschichte, die auch diesen lustigen spanischen Namen hat, ist da wieder so ein bisschen was anderes. Da geht es nämlich darum, dass eine der Lumberjanes ist großer Fan einer... Sie ist ja, kommt aus einer, Ripley kommt aus einer Latina-Familie und gerade in Spanien und Mexiko sind ja diese Soaps, diese Daily Soaps, diese Scripted Reality Daily Soaps. Telenovelas, so heißt das. Das war der Ausdruck, den ich gesucht habe. Sehr beliebt. Mhm. Und die sind ja in einem Summercamp und Ripley ist so ein bisschen traurig, weil sie irgendwie die neuesten Folgen nicht dieser Telenovela nicht mitbekommt und immer nur am Telefon oder beziehungsweise in Briefen von ihrer Verwandtschaft. Und dann beschließen die Lumberjanes, um sie aufzuheitern, dass sie eine eigene Folge quasi produzieren, dieser Telenovela. Ja, cool. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr witzig. Also ich fand's super, wer die Lumberjanes noch nicht kennen sollte, shame on you. Ich habe bei dir die ersten beiden Trades gelesen, wie gesagt schon, da war es aber glaube ich noch von Noel Stevenson selbst geschrieben. Genau. Also wenn ich mal irgendwann die Zeit habe und ich meine, der Plan ist ja, dass wir irgendwann hier nach Berlin ziehen, musst du mir die mal alle ausleihen, die du hast. Ja, klar. Auf jeden Fall, weil also die ersten beiden Trades und ich glaube, was ich von dir gehört habe, der Ton verändert sich nicht stark. Hm. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal nachholen. Also ich habe auch dieses Gotham Academy Lumberjanes Crossover gelesen, was mir dann ein bisschen zu, ich weiß nicht, welches mir da zu viel war, ist ein bisschen länger her. Aber da sagst du auch, wäre eher so mittelmäßig gewesen. Ja, ich kenne halt Gotham Academy als Einzelserie nicht, deswegen kann ich da jetzt nicht so stark beurteilen, wie viel es reingekommen ist. Da ich fand es interessant, dass es Crossover, weil es schon auch passend war von den Figuren, die da aufeinandertreffen. Aber ich glaube, es sind 6 Hefte und ich denke mir, 4 hätten zum Beispiel gereicht. Okay. Es wird ein bisschen in die Länge gezogen und ich habe auch das Gefühl, dass die einzelnen Figuren sehr auf so einzelne Fähigkeiten, sag ich mal, reduziert werden, was ja oft auch bei so Crossovern ist. Aber es hat mich jetzt zum Beispiel nicht dazu gebracht, unbedingt Gotham Academy zu lesen. Aber ich fand jetzt, es hat auch nicht die Serie Lumberjanes für mich total rausgerissen. Also ich hatte Gotham Academy bis zu dem Zeitpunkt, das erste Volume habe ich gelesen von Gotham Academy. Und dann eben die ersten beiden Trades von Lumberjanes. Mhm. Und hatte auch nur das erste Heft von dem Crossover gelesen und da hat es mich halt also echt rausgerissen, weil ich dachte, nee, also ich weiß nicht mehr, ich habe damals drüber gepodcastet, sucht mal euch die Folge raus. Ich meine, ich hätte drüber geredet in der Sendung mit dem Nerd. Eins davon war mir zu stark drin. Ich weiß nicht mehr welches. Ja, ich kann mich auch erinnern, ja, dass du warst auch nur so, und hast gemeint, dass da der Charakter passt. Also irgendwas passte da nicht zusammen. Genau, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es gewesen ist. Ja. Also die Originalserie sind mittlerweile 6 Trades draußen. Es gibt aber auch schon 2 mittlerweile. Ich habe nur das erste von diesen Hardcover-Sammelbänden, die dann nochmal, glaube ich, 2 oder vielleicht sogar 3, ich glaube 2 Trades immer in so einem richtig schönen Hardcover nochmal sammeln. Mit viel Bonusmaterial auch hinten drin, was sehr cool ist. Ich lege gar nicht so viel Wert auf Bonusmaterial, aber... Ja, also wer halt so eher auf so Sammlersachen steht, dann... Ich freue mich halt immer, wenn gerade so lange... so Comic-Serien schön gebunden manchmal sind, das ist gar nicht das Problem. Aber wenn ich dann so ein Comic-Band aufmache und dann sind dann hinten so im Drittel noch so Skizzen drin, dann denke ich auch manchmal so, nee. Okay, also ich mag sowas zum Beispiel schon sehr gerne. Es gibt mittlerweile ja auch viele Trades, die dann so zwei in den Entstehungsprozess von so 2 Beispielseiten mit Script und dann siehst du die Pencils, dann siehst du die Inks und so. Das finde ich... Ich finde es interessant, aber ich kann verstehen, wenn es andere... Es ist insofern ja klar manchmal interessant, so den Entstehungsprozess dieses einen gewissen Comics zu sehen. Ich habe das neulich an einem Beispiel gemerkt von Tamara Bon Villain. Die hatte in einem Heft von der Doom Patrol, die ist Koloristin auf der Serie, den Kolorationsprozess erklärt. Ne? Ich mache das zuerst. Hier ist die Bleistiftzeichnung, hier ist die Inkzeichnung, dann mache ich das so. Also dieser Kolorationsprozess unterscheidet sich nie. Also das sind immer die gleichen Schritte. Also die Methodik ist einfach, weiß ich nicht, Bouncy von Plemplem macht das auch regelmäßig, so diese Kolorationstutorials. Also das Tutorial von Tamara Bon Villain und Bouncy ist halt nicht unterschiedlich. Okay. Und das ist immer so ein bisschen so ein, ja, da hättet ihr vielleicht nochmal 2 Seiten mit Gast-Pin-Ups oder sowas reinpacken können. Oder anstelle dieses dann doch etwas, ja, also das sind zeitweise halt auch Arbeitszeit, die Tamara Bon Villain besser hätte einsetzen können. Das sind nur so 0815. Nein, danke für ihre Mühe. Klar, es ist immer toll, wenn eine Künstlerin sagt, wie sie arbeitet. Im Zweifelsfall, aber es bringt dann für mich nichts Neues. Oder ich hab zu Hause dieses Hyrule Historia Buch, was irgendwie zu 2/3 ein Artbook ist halt. Und da sind halt so viele Dinge drin, die man schon überall mal irgendwo gesehen hat. Und also klar, wer es mag, bitte, aber für mich ist es manchmal nichts. Ich schweife noch gerade ab. Ja, genau. Nur abschließend noch, es gibt hinten auch eine Ankündigung für eine neue Story, die fand ich auch gleich sofort intriguing. High Five Fight Club kannte ich bisher auch noch nicht, habe ich noch nichts von gehört. Wollte ich gerade auf ansprechen, weil es sah wirklich interessant aus. Ja, also kommt erst im August auch raus und es sind halt auch 4 Mädchenfiguren anscheinend vorne drauf, die irgendwie so in unterschiedlichen Posen, aber High Five und Fight Club, ne? Das We Got the Beat Down steht drüber. Der Stil ist auch interessant, aber ich kenne die Namen auch überhaupt nicht. Carly Ustin oder Astin und Nina Vacueva sagen mir überhaupt nichts, aber ich mag den Stil von dem Bild. Ich hoffe, dass der restliche Comic auch so ist und es nicht so dieses Cover-Misleading-Ding ist. Also High Five Fight Club ist direkt auf meiner Liste. Aber mehr weibliche Kreative in Comics sind immer ein Gewinn. Ja. Da kommen wir direkt zu meinem zweiten, das habe ich mir nur ausgeliehen, aber ich werde es mir bestimmt irgendwann auch holen, weil ich muss sagen, das ging durch meine amerikanische Timeline jetzt schon die letzten Wochen und wurde hoch angepriesen. My Lesbian Experience with Loneliness. True, in Klammern, True Story and Art by Nagata Kabi. Und das ist ein Manga, muss man auch klassisch von rechts nach links lesen. Ich war auch ein bisschen irritiert, dass das der Buchrücken auf der anderen Seite war, bis ich da kapiert habe, okay. Und ist in 5 Kapitel mit einem Bonuskapitel eingeteilt und es geht halt wirklich um die Hauptfigur, die nicht nur einfach eine Art Selbstfindung macht. Also es geht nicht darum, bin ich dazu gekommen, dass ich entdeckt habe, dass ich eine Lesbe bin, sondern das Loneliness ist da halt auch echt, klar, gerade am Anfang ein sehr wichtiger Punkt. Also die hat Depressionen, die ist, die ritzt sich, die hat ganz krasse Gewichtsprobleme und alles, weil sie nicht mit sich selbst und ihrem Leben zurechtkommt, hat Identitätsprobleme und weiß gar nicht, wo sie hingehört. Und das ist ja so ein Ding, wo man vielleicht im ersten Moment gerade in Deutschland, wenn man nicht Mangas liest, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen ist, wenn man Manga hört, eher so One Piece Dragon Ball denkt. Und das ist es halt gar nicht. Also du hast diesen Manga-Stil, der auch so ein bisschen chibi-süß ist, aber thematisch, ey, ist es super anstrengend zu lesen. Okay. Also das ist schonungslos, hart, offen und ich habe das geschafft, relativ am Stück durchzulesen, aber ich kenne viele, die gesagt haben, sie mussten erstmal nach dem ersten Kapitel das weglegen und einen Tag warten mindestens, bis sie weiterlesen, weil es ich möchte gleich reingucken, bitte. Ist so ja. Close to home bei vielen ist, beziehungsweise halt auch wirklich schonungslos ist. Und ich wer immer, es ist auch wieder klar, wir wissen das, Comics und ernsthafte Themen sind für uns niemals irgendwie ein Gegensatz gewesen. Aber für jeden, der sagt, das ist ja nur ein Comic, schmeißt denen das mal vor um die Ohren, weil das ist harter Tobak. Ich guck mal gerade den Zeichenstil, weil also mir ist es tatsächlich eher ein Tacken zu chibi. Aber das ist vielleicht auch der Gegensatz, der da passieren soll. Vielleicht. Der Bruch, ja. Der ist ganz bewusst. Scheint relativ explizit zu sein auch. Ja. Also das ist, wenn man das so in Kategorien einteilt, FSK 18, sag ich mal. Und wie gesagt, es ist schonungslos. Also für Leute, die irgendwie selber Erfahrungen mit irgendeiner Art von Depression, Autoaggression, Anorexie oder Mental Health Krankheiten, das ist für euch da, es muss Triggerwarnung. Ne? Mhm. Also das ist kein einfaches Ding. Da müsst ihr vorsichtig sein. Aber ich find's super, ich find's krass, dass die Autorin das auch so gemacht hat. Ich habe ein großes Problem mit Manga lesen. Ich versuch's immer wieder und in 9 von 10 Fällen lege ich es danach weg und denk mir, oh nee. Ich habe in den letzten 10 Jahren auch nichts mehr wirklich, also selbst meine Lieblingsmanga-Reihe Battle Angelita habe ich einfach nur noch enttäuscht in den letzten Jahren. Ja. Und ich habe wirklich versucht, in verschiedene Genre, in verschiedene Altersklassen, Stile und so weiter reinzulesen. Und es ist ganz häufig, enttäuscht es mich einfach immer wieder, sowohl vom Writing, also Plot, Dramaturgie, Dialoge, als auch häufig packt mich dieser Stil nicht so. Ich hab gerade ein Problem damit, also laut Buchrücken soll sie 28 sein. Ich habe gerade so ein bisschen das Problem damit. Also vielleicht wird es in der Geschichte selber nochmal klarer. Ja, also das ist tatsächlich ein Bruch, weil sie durch diesen Chibi-Style halt einfach nicht aussieht wie eine 28-Jährige. Ja. Aber darum geht's. Aber auf der anderen Seite, Brian Lee O'Malley. Das war genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Es wirkt ein bisschen wie Scott Pilgrim times 10. Also wenn Scott Pilgrim nicht nur diese Rollenspiel-Anspielungen gab hätte, sondern wirklich eine ernsthafte Geschichte gewesen ich, wäre. Ja, deswegen, ich würde vielleicht weniger Scott Pilgrim, sondern eines seiner letzten Bücher, nämlich Seconds. Ja. Das passt sehr gut in diese Richtung. Seconds hat halt noch dieses Übernatürliche mit drin, was hier nicht drin ist. Hier ist, das ist wirklich alles Realität und grounded. Also er hat ja auch By the Sea heißt das, glaube ich, oder so ähnlich gemacht. Das ist ein kleineres, kürzeres Buch. Ich glaube, es heißt By the Sea. Da geht's halt um ein Teenager-Mädchen auf der Heimfahrt von irgendwas und das ist sehr introvertiert und introspektiv. Das ist auch nochmal, also My Lesbian Experience with Loneliness ist wirklich eines der härtesten, schonungslos offensten Comics, die ich seit langem gelesen habe. Also ich lese gleich mal rein. Ja. Aber wie gesagt, der Bruch mit diesem optischen Stil, der ist da. Das heißt, es kann sein, dass es für dich oder für andere Leute dann eben nicht so funktioniert. Also es gibt beim westlichen Comic-Stil ja ähnliche Comics, die dann halt eben nicht diesen Cutie-Stil haben. Vielleicht funktioniert es bei mir auch besser, weil ich also weder lesbisch bin noch psychische Disposition habe. Mhm. Keine Ahnung, dass ich da vielleicht nochmal anders drauf reagieren kann. Mhm. Vielleicht ist es auch hinderlich, ich weiß es nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Comic, wo ich sagen würde, da kann ich keine deutliche Empfehlung aussprechen, weil das ist einfach in allen Bereichen so, boah, da muss man wirklich auch der Typ sein, um Mensch sein, um das. Das ist ja nichts, woran man, ne, es gibt ja auch Filme und Serien, die keinen Spaß machen, aber trotzdem unglaublich gut sind. Ja, das geht so alles von David Lynch. Ungefähr so, ja. Ja, oder auch hier diese Xavier Nolan-Filme so, sind ja auch so ein bisschen in die Richtung. Viele der Psychothriller oder so machen ja auch keinen Spaß, aber sie sind mitreißend. Mhm. Und das war halt für mich auch so ein, wo ich sage, boah, echt Respekt. Ich glaube, das ist ein Comic oder ein Manga, wo man am ehesten weiß, er es nicht lesen sollte wegen den Triggern, oder? Ja, genau. Wie gesagt, nochmal ganz vorsichtig damit umgehen. Auf jeden Fall vorher mal reinblättern und schauen, ob das nicht sofort irgendwie zu nahe geht. Aber ich fand's wirklich gut. Bin gespannt. Meine Comic-Empfehlung gibt's in der nächsten Sendung mit dem Nerd. Irgendwann die Woche drauf. Ich habe noch keine konkreten. Ich habe zwei, drei Sachen aufgeschrieben, aber da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Aber das klingt beides sehr interessant. Also Lumberjanes empfehle ich einfach mal ungelesen, trotz alledem weiter, weil ich habe die ersten beiden Trades gelesen und ich habe seitdem nichts Gegenteiliges mehr gehört. Also das schaue ich mir gleich auf jeden Fall noch an. Auf jeden Fall. Ja. Gut, ich glaube, wir sind am Ende unserer dann doch relativ ausführlichen kleine Aufnahme geworden. Ich hätte so ein Stündchen vielleicht gedacht, aber naja, gut. Naja, wir haben zwei TV-Serien und dann noch jetzt Comics, ja. Also das ist auch eine... Das ist schon eine ganz ordentliche Leistung. Dann würde ich euch in den Sonntag entlassen. Danke, Lara. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich finde es immer schön, wenn du da bist und vielleicht in der Sekunde, wo wir hier in Berlin sind, auch wieder häufiger. Und auf jeden Fall auch die Tradition fortführen, dass ich mir einfach lieber Frauen in die Sendung einlade, weil Podcasts, wo Männer über Männersachen reden, das gibt's einfach schon zu oft. Und wir haben heute über Frauensachen geredet, in Anführungszeichen. Ja, also es war gar nicht geplant. Nein, aber es war so ein thematischer Schwerpunkt, also Dinge mit Frauen über Frauen. Das hat sich ganz organisch ergeben. Genau. Wir hätten ja auch über andere Dinge, wir hätten ja auch, wenn wir, nachdem wir Supergirl so ein bisschen abgebrochen haben, hätten wir ja auch eine völlig andere Serie oder Film gucken können. Aber wir hätten auch über Supergirl geredet, wahrscheinlich so, das war so anstrengend, 20 Folgen, das war wirklich nicht gut. Ja. Das war schwierig. Ich kann noch einen Ton, das wollte ich gestern Abend schon sagen, der Gedanke ist mir entfallen, deswegen war ich so durcheinander gestern Abend. Ich habe eine Folge Powerless geguckt, da rede ich auch, glaube ich, in der nächsten Sendung mit dem Nerd nochmal genauer drüber. Und ich habe mich halt über jede Anspielung aufs DC-Universum gefreut. Haha, ich bin ein Nerd, ich verstehe die Anspielung, aber die war halt auch genau für mich gemacht in der Sekunde. Mhm. Alles drumherum war Blödsinn. Und das gleiche Gefühl hatte ich bei Supergirl. Mhm. Und das war als Gedanken, also dass für die Nerds an Anspielungen und Ideen und Figuren unheimlich viel drin. Aber ansonsten nichts. Und vielleicht war es ganz gut, dass wir gestern dann entschieden haben, mit Glow anzufangen. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich werde Supergirl weitergucken. Die Staffel gucke ich mir definitiv noch zum Ende an, damit ich mir ein rundes Bild machen kann. Auch weil da sind ja wechselnde RegisseurInnen dabei und ich will halt schon so ein, zwei Sachen mal sehen. Ich glaube, Lex Alexander hattest du gesagt. Genau, die hat weiter hinten, ich glaube, Episode 14 hat sie gedreht. Und ich will einfach sehen, ob man das sieht, ob man das merkt. Und das passiert dann am besten, wenn man die Staffel dann auch wirklich gut am Stück guckt. Na, Joss Whedon hat mal eine Folge Glee gemacht, da hat man es gesehen. Ja? Aber das war, glaube ich, die einzige, die so ein bisschen aus dem... Okay. Und du hattest ja gesagt, Kevin Smith hat in der zweiten Staffel zwei Folgen, glaube ich, gemacht und soll für die dritte nochmal zurückkommen. Ja, ja, genau. Also das alle, also ich glaube, die gibt's ja auch auf Netflix Supergirl gerade, deswegen kann ich die auch gut gucken. Und es ist halt natürlich, du hast schon recht, mit 40 Minuten so ein Ticken zu lang für... 10 Minuten zu viel, das merkt man der Serie leider an. Aber genau, das vielleicht an einem anderen Punkt. Genau. Du kannst ja berichten, wenn es dann soweit ist. Werde ich tun. Ja, dann nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I'm a rank, I'm a toe. I smell around. I'm fine, smell your mind.